Versteckt im tiefen Eis werden Menschen nie gefunden. Unheilige Nacht und unheilige Nacht. Die Blutspuren in dem Schnee sind mit der Dunkelheit verbunden. Unheilige Nacht und unheilige Nacht. Versteckt im tiefen Eis werden Menschen nie gefunden. Unheilige Nacht und unheilige Nacht. Die Blutspuren in dem Schnee sind mit der Dunkelheit verbunden. Unheilige Nacht. Unheilige Nacht. Unheilige Nacht. Unheilige Nacht. Ihr feiert eure Feste, ladet ein zahlreiche Gäste. Nicht jeder spürt die Freude dieser falschen Fröhlichkeit. Ich hab den Weihnachtsmann getötet, die Geschenke geklaut. Ich bastel mir ne Maske aus den Resten seiner Haut. Dieser Satan Klaus, er liegt regungslos am Boden. Ich pack mir ein Skalpell und die Haut wird abgezogen. Seine ganzen Rentiere landen heute in einem Gulasch auf der Speisekarte. Bild Blut, das aus den Schädeln quillt. Ich fick auf deine Weihnacht und Wein sieht aus wie Blut. Komme nachts in dein Haus und deine Kinder sehen zu, wenn ich Massaker verbreite. Erst sind sie laut, doch dann sind sie leise. Nimm die Reste jeder Leiche, pack sie ein wie ein Geschenk in einem blauen Sack, der über meiner Schulter hängt. Wenn ich mich aus dem Staub mach, verschwunden in der Dunkelheit der unheiligen Nacht. Hab die Grausamkeit vollbracht und verschwinde dann übers Dach. Unheilige Nacht und unheilige Nacht. Versteckt im tiefen Eis werden Menschen nie gefunden. Unheilige Nacht und unheilige Nacht. Die Blutspuren mit dem Schnee sind mit der Dunkelheit verbunden. Unheilige Nacht und unheilige Nacht. Versteckt im tiefen Eis werden Menschen nie gefunden. Unheilige Nacht und unheilige Nacht. Die Blutspuren mit dem Schnee sind mit der Dunkelheit verbunden. Alles einfach nur Verblendung, was die Kirche hier so macht. Ihr feiert dumme Feste, keiner denkt darüber nach. Steigerung von Kapital ist das Einzige, was zählt. Schlimmer noch als Kind, die Illusion, in der ihr lebt. Doch ich stelle mich dagegen, wähle einen anderen Weg. Mein Weihnachten ist blutig, egal ob ihr das versteht. Alle Menschen sind naiv, lebe aus dem Tötungstrieb. In der Nacht so wie ein Dieb, hab die ganze Scheiße satt. Wenn ich mich daran bediene, was es heute Nacht so gibt. In meinem Kopf ist nur noch Krieg, hab den Feind noch nicht besiegt, der verborgen in mir liegt. Die Vernichtung ist mein Ziel, vernichte alles, was ihr liebt. Ich mach daraus ein Spiel, meine teuflische Musik, die nur die wenigsten kapiert.